Erster die Menschen wurden viele auf der Erde. Sie bekamen Töchter. Zweite Gottes Söhne sahen die schönen Töchter. Sie nahmen sie zu Frauen. Dritter Gott sagte, mein Geist bleibt nicht immer im Menschen. Der Mensch lebt nur 120 Jahre. Vierter damals gab es Riesen auf der Erde. Sie waren stark und berühmt. Sie waren Kinder von Gottes Söhnen und Menschentöchtern. Fünfter Gott sah, die Menschen waren sehr böse. Ihre Gedanken waren immer schlecht. Sechster Gott war traurig. Er bereute, dass er die Menschen gemacht hatte. Siebter Gott sagte, ich will alle Menschen wegnehmen. Auch Tiere, Kriechtiere und Vögel. Ich bereue, dass ich sie gemacht habe. Achter aber Noah gefiel Gott. Neunter das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein guter Mann. Er lebte mit Gott. Zehnter Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Elfter die Erde war schlecht vor Gott. Überall war Böses. Zwölfter Gott sah, die Erde war sehr schlecht. Alle Menschen lebten schlecht. Dreizehnter Gott sagte zu Noah, ich will alles Leben beenden. Die Erde ist voll von Bösem. Ich werde sie zerstören. 14. Baue ein großes Schiff aus Holz. Mache viele Räume darin. Mache es innen und außen dicht mit Pech. 15. So sollst du es bauen, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. 16. Mache ein Fenster oben am Schiff. Es soll eine Elle groß sein. Mache eine Tür an der Seite. Baue drei Stockwerke mit Räumen. 17. Ich werde eine große Flut über die Erde bringen. Alles, was lebt, wird sterben. 18. Aber ich mache einen Bund mit dir. Du sollst in das Schiff gehen. Du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. 19. Nimm von allen Tieren, die leben, immer zwei mit ins Schiff. Ein Männchen und ein Weibchen. So bleiben sie am Leben. 20. Von allen Vögeln, Tieren und Kriechtieren, immer zwei von jeder Artikel. Sie sollen zu dir ins Schiff gehen, damit sie leben. 21. Sammle viel Essen. Für dich und für die Tiere. Es soll genug sein für alle. 22. Noah machte alles, wie Gott es ihm gesagt hatte.